Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Magic Taverne. Ich bin Giuliano. Ich bin der Sigi. Und heute werden wir euch unsere Top 10 der neuen Kaladesh-Spoiler präsentieren. Ja. Aber zuerst noch was Kleines davor. Es wurde etwas Neues angekündigt für den Blog, sag ich mal. Ja, und zwar nicht nur für den Blog, sondern für alle Blogs, die kommen werden. Ja, also das werden die jetzt auch wieder so fortführen, weil sie gemerkt haben, das hat bei Zendikar ganz gut geklappt. Mhm. Wir reden natürlich von den Expeditions aus Zendikar. Ja. Dieses zusätzliche Set an Karten, was sau selten ist, also eine pro Case, das heißt eine alle 6 Displays. In dem Fall haben wir bei Kaladesh die Masterpieces. Und Junge, da sind Karten dabei. Oh das, ja. Das ist einfach nur insane. Also, ja, Kaladesh, haben wir ja schon gesagt, ist ein Set, wo viel mit Artefakten gespielt werden wird. Und wir haben ja diese Inventors Fair, wo eben Erfinder aus aller Herren Länder kommen und ihre tollen Erfindungen vorstellen. Und vom Flavor her kann man sich das ein bisschen so vorstellen, diese ja, Masterpieces oder Inventions sind die Karten, die dann sozusagen die Preise gewinnen würden bei dieser Inventors Fair. Und das macht auch irgendwo Sinn. Zum einen haben wir da ein paar Karten, die halt direkt aus dem Set genommen sind. Genau, eben der Gear Hulk, also die Gear Hulks, wo du gemeint hast, da wird es praktisch 5 Stück geben, für jede Farbe einen. Die werden reprinted, also nochmal zusätzlich geprintet für dieses Set. Aber dabei bleibt's ja nicht. Genau. Da werden Karten reprinted. Das ist verrückt. Das ist einfach nur verrückt. Mhm. Aether Vial, Champion's Helm, Chrome Mox, Chrome Opal, Lightning Greaves, Mana Crypt. Das ist Wahnsinn. Ja. Und die Karten, das muss man jetzt aber wirklich dazu sagen, die schauen richtig gut aus. Jo, also da haben sie sich tatsächlich selbst übertroffen, will ich sagen. Am Anfang war ich von der Border nicht so überzeugt, weil sie haben da nur, ich glaube, 4 Karten gezeigt und auf denen sah sie nicht so umwerfend aus. Aber jetzt, wo wir die volle Liste haben und wo wir auch wissen, wie die Karten, sag ich mal, im echten Leben und nicht nur so in digitalen Bildern aussehen, es sieht einfach nur richtig schön aus. Also allein schon ja, der Soul Ring natürlich, der wurde auch reprinted und der schaut richtig nice aus. Also, keine Ahnung, wir verlinken das sowieso, ihr könnt euch das mal anschauen. Ja. Aber da hat man manchen Flavor richtig gut getroffen. Oh, ja. Static Orb gibt's auch. Static Orb ist wunderschön einfach nur. Ja, und, oh ja, die 3 Schwerter. Sword of Feast and Famine, Fire and Ice und Light and Shadow. Sehr beliebte Karten, vor allem sehr starke Karten, die in einigen Legacy-Decks, ich glaube sogar Modern-Decks, benutzt wird. Modern weiß ich nicht so genau, um ehrlich zu sein, aber in EDH sind sie auch sehr beliebt, vor allem das Sword of Feast and Famine, das dich ja alle deine Länder einfach mal enttappen lässt. Ja, also wirklich sehr starke Karten auch. Natürlich, außer die 5 Gear Hulks, nicht standardlegal. Das ist auch die Information, die dazu gibt. Wir verlinken das dann auch, was die, sag ich mal, die Entwickler dazu gesagt haben, die Designer, dass es Karten gibt, die würden sie sehr gerne reprinten. Wollen das aber auf keinen Fall in Standard machen, weil die einfach zu stark sind. Sie würden Standard komplett zerstören und natürlich den Wert dieser Karten nochmal in die Höhe schießen lassen, weil wenn etwas in Standard, also wenn etwas außerhalb schon viel wert ist, dann ist in Standard nochmal mehr wert, weil es einfach aktuell ist. Deswegen lässt man die raus. Logischer Schritt meiner Meinung nach. Kann ich definitiv verstehen. Also ja. Ich meine, eben wenn wir so Karten haben wie Aether Vial, Sol Ring, Mana Crypt, die 2 Moxen. Ja, die sind einfach extrem in Standard. Ja, also das macht schon Sinn, dass sie nicht für Standard legal sind. Und das ist auch einer der Gründe, warum das auch reprintet wurde, weil man den neueren Spielern, weil Standard soll ja ein Einstieg sein für neue Spieler, um einfach zu zeigen, hey, so funktioniert Magic, so funktioniert Constructed vor allem, wollen aber den Spielern auch nicht irgendwie verwehren, an alte Karten zu kommen. Weil viele sagen dann, okay, ich will jetzt mal Modern spielen, aber wie komme ich an diese alten Karten ran? Die sind ja viel zu teuer. Und ziehen kann ich sie ja auch nicht mehr, weil die Displays schon viel zu teuer geworden sind. Klar, bei denen hier wird es auch nicht einfach, die zu ziehen. Da muss man sich halt mal 6 Displays kaufen, damit man eine davon bekommt. Da muss es auch die richtige sein. Aber dadurch werden diese Karten einfach in Umlauf gebracht. Klar, sie kosten dann immer noch ein bisschen was, weil das limitierte Prints sind, sage ich mal, auch vom Design her. Aber trotzdem, sie wollen damit einfach den Spielern ein bisschen den Zugang verschaffen zu älteren Formaten. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass zum Beispiel ein relativ neuer Spieler jetzt in seinen örtlichen Gaming-Store geht, sich da ein paar Packs mitnimmt und dann öffnet er so sein Pack, sieht eine von diesen Inventions, sagen wir zum Beispiel mal eine Mana Crypt, liest sie sich durch und denkt sich, wow, was zum Teufel, was ist das bitte für eine lächerliche Karte? Und dann fängt er an zu googeln, findet drüber heraus, ja, es gibt alte Formate, es gibt Legacy, es gibt Vintage und da werden diese ganzen krassen Karten gespielt. Und er hat dann mal zufällig eine 150-Euro-Karte auf der Hand. Ja. Das kann man auch noch gerade erwähnen, also die Preise sind schon da für diese Karten. Klar, das sind erstmal nur Preise, bevor sie überhaupt released wurde, die werden bestimmt, sage ich mal, ein bisschen droppen erstmal. Die Hälfte der Karten wird auf jeden Fall um 10 Euro ungefähr günstiger werden, weil es einfach keine so starken Karten sind. Und auch nur wegen dem, sag ich mal, ja, alternativen Print wertvoll sind. Aber dann gibt es wieder Karten, wie schon gesagt, Mana Crypt, Mana Vault, die Moxen, die an sich schon teuer sind, wenn man sie kauft. Also ich meine, Mana Crypt ist auch schon bei 70 Euro, die normale. Echt? Nee, ich glaube, die ist mittlerweile runtergegangen. Also das letzte Mal, wo ich geschaut habe, weil ich bin ja schon seit langem mal überlegen, mir endlich für EDH mal eine zuzulegen. Und die waren, glaube ich, nach Eternal Masters so auf ungefähr 40 Euro. Und jetzt sind sie vielleicht wieder so ein kleines Stückchen am Hochgehen. Ja, sagen wir mal 50 Euro. Also Karten, die an sich schon einfach teuer sind. Und klar, wenn dann noch was Neues rauskommt mit einem schönen Design, ja, steigen die Preise. Also Mana Crypt ist gerade die teuerste von den Inventions mit 180. Aber ja, gut, das wird bestimmt ein bisschen runtergehen, aber ich würde da keine großen Hoffnungen setzen, dass die erschwinglich sind. Ja, das ist ja auch gar nicht die Idee dahinter. Also die wurden jetzt, sage ich mal, nicht zuallererst reprinted, um die Sachen billiger zu machen, sondern um eben, wie wir es schon gesagt haben, den Leuten so ein bisschen einen Einblick darin zu geben, was es noch so in der Welt von Magic gibt. Und weil sie einfach gesehen haben, dass das Feedback für diese Expeditions in Zendikar unglaublich gut war. Und das wollten sie weiterführen, weil es ist irgendwie schon so ein cooles Gefühl, wenn du dann mal dir zufällig irgendwas kaufst und dann einfach dieses God-Pack hast, wo so ein Ding drin ist. Ja, also die sagen auch dazu, sie werden auf keinen Fall jemals Karten da reinsetzen, die es nicht gibt. Es sind immer Reprints von irgendwelchen starken, besonderen, wertvollen Karten. Einfach nur, ja, wie du schon gesagt hast, einfach ein gutes Gefühl zu geben. Diese Karten kann man auch anders bekommen. Wenn man unbedingt Legacy spielen will mit Mana Crypts, holt man sich die normalen. Aber das ist einfach nur, um den Leuten, ja, wie gesagt, gutes Gefühl geben, wenn man sie zieht. Ich glaube, Mana Crypt und Sol Ring sind sogar beide auch in Legacy gebannt. Oh, sind sie gebannt? Ja gut, ja, trotzdem. Aber für EDH will man ja trotzdem mindestens jeweils einen haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau deswegen sind sie reprinted worden. Und das, wie gesagt, das wird es für jeden Block jetzt geben. Solche, sage ich mal, Expeditions. Mhm. Natürlich dem Flavor entsprechend. Das heißt, wir werden im nächsten Block Amon Kett bestimmt was ziemlich Krasses sehen. Oh ja. Oh, das wird spannend. Ja, da gibt's schon ein paar Sachen mit Nicol Bolas in seinen Sets, die ziemlich sick waren. Mhm. Und da bin ich auch schon ziemlich gespannt. Aber ja. Ach ja, genau. Bevor wir es noch vergessen. Das haben wir, glaube ich, auch schon bei den Expeditions gesagt, aber hier ist es auch wieder wichtig, die Masterpieces oder Inventions sind in Limited spielbar. Wenn ihr eine von denen aus einem Pack kriegt, dann könnt ihr die in euer Limited Deck packen. Und in, ich sag mal, 90% der Fälle werdet ihr das auch tun wollen. Ja, weil diese Karten einfach viel zu stark sind, um nicht gespielt zu werden, vor allem weil es meist von Artefakte sind und dann die Farbe sowieso schon wieder wurscht ist. Ja, also es gibt ein paar, die jetzt nicht so umwerfend sind. Zum Beispiel, sagen wir mal, Cloudstone Curio kann schon verrückte Sachen machen und wir haben ja eine Menge ETB-Effekte tatsächlich in dem Set, so wie es aussieht. Also der könnte cool sein, aber nicht unbedingt für jedes Deck. Oder was ich mir vorstellen kann, was nicht jedes Deck haben will, ist Painter's Servant ist jetzt nicht so umwerfend. Und was war's? Da war eine Karte, wo ich mir gedacht habe, die braucht man nicht unbedingt. Genau, Crucible of Worlds. Ja, das stimmt. Klar, das ist jetzt kein Innistrad mehr, wo man Länder wie Bonbons in den Friedhof schmeißt. Deswegen, ja, gut. Jo, aber man kann es reinpacken, wenn man tatsächlich was damit macht. Aber ansonsten, aber trotzdem, wenn man sie zieht, wird man sie wahrscheinlich trotzdem benutzen. Einfach, ja, klar, weil es ein Casual-Format ist und es um nichts geht meistens. Und deswegen macht man es einfach, nur um den Gegner zu zeigen, hey, schau mal her. Ich hab das. Ich hab eine Invention. Ja. Oh ja. Aber gut, das war's auch schon dazu eigentlich. Wir verlinken die zwei Links. Eben einmal die Ankündigung, was sie sich dabei gedacht haben. Einmal einfach die Liste, damit ihr euch das alles selber anschauen könnt. Jo. Und dann würde ich sagen, kommen wir einfach direkt eben zu unseren beiden Top-10-Listen. Schon mal vorab, die werden sich stellenweise ein bisschen decken, weil wir haben die zu guten Teilen unabhängig voneinander gemacht. Und wir werden keine Karten erwähnen und keine Karten diskutieren, die wir in unserer letzten Folge schon dran gebracht haben. Ja, weil da wären bei mir nämlich schon zwei drin gewesen, die wir schon drin hatten. Das war Zaylee Ray und Etherwork irgendwas. Marvel. Genau, Etherwork Marvel. Wären bei mir in den Top 10 gewesen, aber wir haben sie schon diskutiert. Ja. Deswegen gibt es eigentlich, sonst würde ich einfach sagen, ja, Etherwork Marvel, haben wir schon diskutiert, weiter geht's. Ja, langweilig. Wäre ja nicht so spannend für euch. Wäre nicht so spannend. Deswegen würde ich sagen, du darfst anfangen, juhu, mit deiner 10. Ja, auf Platz 10 ist bei mir Padim, Console of Innovation. Ja, eine blaue Karte. Wenig überraschend, davon wird es bei mir noch eine Menge mehr geben. Ja, fang mal an. 4 Mana, eine davon blau, 1-4, Artefakte, wichtig noch, legendäre Kreatur. Den Mann kann man als Commander benutzen, das ist wichtig für meine Listen. Artefakte, die du selbst kontrollierst, haben Hexproof. Und am Anfang deiner Upkeep, wenn du das Artefakt mit der höchsten CMC oder halt Tidefall, die höchste CMC, kontrollierst, darfst du eine Karte ziehen. Ja. Also ein Artefakt-Commander in Blau, davon gibt es schon ein paar, die cool sind. Zum Beispiel Arkham Daxon will viele Artefakte spielen, Teferi spielt viele Artefakte. Ja. Und er will natürlich auch viele Artefakte spielen. Ich mag den Flavortext. Verdammt, den habe ich noch gar nicht gesehen. Also der ist wunderschön. Zu der Karte, das ist so ein Vedalten-Kerl, der sitzt da. Wie Merkel. Wie Merkel oder wie, Gott, wie heißt der aus Simpsons? Mr. Burns. Mit seinen Fingern so zusammen und einem etwas, ich sag mal, blasierten Gesichtsausdruck. Und der Flavortext ist einfach Impress me. Ja. Schöner Flavor. Aber da gibt's auch nicht mehr zu sagen, würde ich mal sagen, zu der Karte. Schönes Ding. Ein cooler Typ. Ja. Machen wir genau. Das vielleicht noch mal kurz extra zu erwähnen. Wir haben auch nichts Power-Level-mäßiges. Also wir haben nicht nach Power-Level geschaut. Klar, da sind zwei Sachen dabei, das kann man schon vorab sagen. Die sind einfach krass. Aber ich zum Beispiel habe es einfach nachgesucht. Okay, wie cool ist die Karte? Wie cool spielt sie sich? Hat sie einen coolen Flavor? Passt sie in das Set? Und solche Sachen. Jo. Das war bei mir genau das Gleiche. Also einfach Karten, die wir persönlich cool finden. Nicht unbedingt Karten, die jetzt Standard auseinanderreißen werden oder so. Ja, genau. Meine 10. Karte oder auf Platz 10 ist Midnight Oil. Oil? Ja, Oil. Oh, dann war das eine falsche Übersetzung. Ich habe nämlich Midnight Owl gehabt, also Eule. Hätte auch passen können, aber egal. Midnight Oil, 4 Mana, 2 davon schwarz, ein Enchantment. Die Karte ist ein bisschen komplizierter, würde ich jetzt mal behaupten, zu beschreiben. Ja. Aber wenn man es verstanden hat, ist eigentlich ziemlich cool. Diese Karte kommt mit 7 Stunden-Countern aufs Spielfeld. Und am Anfang jedes Draw-Steps zieht man eine Karte zusätzlich. Also man zieht immer, solange dieses Enchantment da ist, 2 Karten Draw-Step. Mhm. Das ist wichtig, dass es ein Draw-Step ist und nicht in der Upkeep teilweise. Weil da, ja, das würde nämlich sonst mit einigen Sachen kollidieren. Und der Draw-Step ist ja etwas, wo man an sich nicht drauf antworten kann. Genau. Also das ist eine geschützte Step, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, man zieht immer 2 Karten zu jeder Draw-Step und entfernt dann 2 Stunden-Counter von dieser Karte. Jetzt kommt's weiter. Die Maximum Hand Size ist immer gleich den Stunden-Countern auf dieser Karte. Heißt, nach 3, spätestens 4 Runden, ab der 4. Runde ist die Maximum Hand Size 0. Ja. Immer wenn man eine Karte wegschmeißt, noch ein Effekt, also immer wenn man eine Karte wegschmeißt, verliert man ein Leben. Was bedeutet diese Karte? Man muss ja noch sich klar sein, man zieht immer 2 Karten, egal wie viele Stunden-Counter da noch drauf sind. Es geht nur darum, dass ab der 4. Runde die Maximum Handzeit einfach 0 ist, für immer, für den Rest, also beziehungsweise solange die Karte drauf bleibt, ist sie 0. Heißt, im richtigen Deck kann diese Karte schon ziemlich krass sein, weil man zieht immer 2 Karten. Maximum Hand Size kann einem an dem Punkt wahrscheinlich schon wieder egal sein, wenn man die ganze Zeit Gas zieht und immer irgendwas legen kann. Ja. Und selbst ist halt ein bisschen unschön, wenn man, sag ich mal, zwei Länder zieht oder so. Aber ja, weil dann muss man eine wegschmeißen und verliert ein Leben. Das ist, denke ich mal, ich glaube, man kann damit leben. Ja, das ist absolut wert im Vergleich dafür, dass man sonst in zwei Runden zwei Länder gezogen hätte. Ja, also ich finde, wie gesagt, schöne Karte. Das Design gefällt mir. Eben, wie soll man es beschreiben? Also wir verlinken die Karten ja sowieso. Aber einfach so ein Typ, der irgendwas rumwerkelt mit eben anscheinend diesem Mitternachtsöl und hinter ihm ist eine, sag ich mal, eine Uhr. Ich würde mal sagen, das ist eine Uhr aus Kaladesh. Ja, eben so mit Sonne und Mond. Genau, wahrscheinlich so der Stundenanzeige oder die Stundenanzeige. Genau. Ja, ich finde das auch cool, also wie sie das Flavor von der Karte ins Design implementiert haben, weil man kann sich das so vorstellen, man fängt halt eben mitternachts irgendwie an irgendeiner verrückten Idee zu werkeln und dann hat man so seinen Stapel von, keine Ahnung, Schrott oder Baumaterialien und das ist die Hand und je mehr Zeit vergeht, desto weniger von dem Stapel hat man zur Verfügung, weil man ihn halt schon verbaut hat. Ja, und desto müder wird man einfach. Das je länger man dran sitzt, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das eben auch immer dieses... Sag ich mal, ja, immer wenn man eine Karte abschmeißt, verliert man Leben. Also immer wenn man irgendwas nicht klappt oder irgendwas wegschmeißen muss, tut es einfach genervt. Weh. Ja. So, Dann ist er genervt, ja. Und anscheinend verliert er dabei Leben. Komischer Typ. Ja. Coole Karte auf jeden Fall. Ja, also meine Top 10. Kann ich mir sogar vorstellen, dass man in ein paar EDH-Decks spielen würde, die halt eben von der Curve ein bisschen lower sind, als noch so einen zusätzlichen Phyrexian Arena-Effekt oder so. Also könnte durchaus sein. Ja, bestimmt, sage ich mal, also im Competitive EDH wahrscheinlich nicht, weil nee, da gibt's nämlich ein paar Staples, die kann man einfach nicht ersetzen und müssen so gespielt werden. Aber für EDH ist ja im Großteil eigentlich Casual. Ja. Deswegen, absolut. Wenn man diese Karte cool findet und man will mit ihr spielen, macht's einfach. Ja. Hindert euch keiner dran. Und wenn jemand meint, euch, sage ich mal, verhöhnen zu müssen, weil, was spielst du denn da für einen Scheiß? Spiel doch mal was gescheite Karten, dann, ja. Also gut. Leute, die sowas machen, ich hoffe, ihr macht das nicht, liebe Zuhörer, denn das ist richtig dumm und scheiße. Ja, also Tipps geben, so, hey, das funktioniert nicht, versuch's doch mal damit oder so. Also einfach konstruktive Kritik, immer erwünscht. Ja, aber Leute blöd anzumachen, weil die Decks irgendwie scheiße sind, das hilft nicht, das hilft denen ja nicht. Das hilft keinem und euch hilft's im Endeffekt auf lange Zeit gesehen auch nicht. Ja, ihr macht euch keine Freunde damit. Ihr seid böse. Wenn ihr das macht. Ja. Aber gehen wir weiter, bevor wir wieder weiter abschweifen. Ja, ich mache dann mal gleich weiter mit meiner Platz 9 Karte. Wenig überraschend, die ist auch wieder blau. Metallurgic Summonings. Ein 5-Mana-Enchantment. Immer, wenn man einen Instant- oder Sorcery-Spell castet, kriegt man ein XX Colorless Construct Artifact Creature Token. Und X ist dabei die CMC von dem Spell, den man gecastet hat. Und dann hat es noch eine zweite Funktion, nämlich man zahlt auch wieder 5 Mana, 2 davon blau, und exilt das Enchantment. Und dann bringt man alle Instant- und Sorcery-Karten aus seinem Friedhof zurück auf die Hand. Diese Fähigkeit darf man aber nur aktivieren, wenn man 6 oder mehr Artefakte kontrolliert. Ja. Also im Grunde genommen, den Effekt kriegt man wahrscheinlich sehr leicht, wenn man diese Karte dementsprechend im Deck spielen wird. Und ja, der produziert die ganze Zeit. Also man muss sowieso erstmal Instants und Sorceries zaubern, damit man Konstrukte bekommt. Mhm. Und dann, wenn man sie wieder haben will, ist wahrscheinlich genug da, von daher. Also die Konstrukte, die, sag ich mal, finde ich jetzt gar nicht mal so super spannend, aber sind ein cooler Nebeneffekt in EDH oder so. Was ich cool finde, ist, was man mit der Karte sonst so machen kann in, keine Ahnung, sagen wir in einem High-Tide-Combo-Deck oder so, wo du eh schon viel Mana hast, wo du deine High-Tides raushaust, deine Islands tappen auf einmal, keine Ahnung, für 4 Mana oder so, dann haust du das Ding für 10 Mana raus, weil du die so oder so hast, und dann bringst du deine 4 Kopien von High-Tide wieder zurück, haust sie wieder raus, enttappst deine Inseln und plötzlich tappt jede Insel einfach für 8 Mana. Warum denn nicht? Ja. Verdammt, also blau, ich hasse blau, wirklich, ja. Das ist meine Hassfarbe in Magic. Es wird wahrscheinlich jetzt nicht so competitive sein, aber ich finde, auch wieder vom Flavor her ist das eine coole Karte, weil wir haben ja, wie schon gesagt, Tezzeret am Start und man sieht einfach Tezzeret hinten mit seinem tollen Roboterarm so rumzaubern und dann kommt plötzlich dieses überraschend nach irgendwas Phyrexianischem aussehende Konstrukt raus. Wer hätte das gedacht? Keine Ahnung. Was da wohl noch kommen wird? Ich weiß es nicht. Naja. Auf jeden Fall, ja, auch schöne Karte. Nur, dass ich blau hasse. aber das ist ja egal. Meine Platz 9, wo ist sie? Da haben wir sie. Kambal, Consul of Allocation, eine 3-Mana, 2-3, legendäre Kreatur. Kann man als Commander benutzen, ja. Ist ein lustiger Commander bestimmt. Schwarz-Weiß, wie gesagt, 3-Mana. Ganz einfacher Effekt, immer wenn der Gegner ein Non-Creature-Spell castet, verliert er 2 Leben und wir bekommen 2 Leben. Ja. Plain and simple, mehr ist es nicht. Ich habe diese Karte auch, allerdings um einiges höher tatsächlich. Bei mir ist die auf Platz 3. Ja, wahrscheinlich bei dir wegen dem Commander-Aspekt. Zu guten Teilen, aber nicht nur. Ja, bei mir ist es einfach, weil 3 CMC, 2-3, absolut, sag ich mal, on-curve und der Effekt ist auch ganz nett. Ich kann mir vorstellen, dass es eine vielleicht in einem Control-Deck eine Sideboard-Karte sein könnte, falls man merkt, okay, weil wir spielen ja wahrscheinlich in diesem Standard-Cycle sehr viel gegen Blau-Rot, sag ich jetzt mal. Also sehr viele vielleicht, Instant- und Sorcery- oder Non-Creature-Spell-lastigen Decks. Und da ist das wahrscheinlich ein sehr guter Sideboard-Counter dagegen. Extrem einfach, um den Gegner zu zeigen, hey, so nicht. Also überlegst dir gut, ob du noch weiterhin zauberst. Mhm. Wo ich diese Karte sehr interessant finde, ist tatsächlich Legacy. Der Grund dafür ist, dass einerseits hat sie natürlich Weiß in ihren Kosten, das heißt, man kann gleich über ein Death in Texas Deck nachdenken. Und diese Karte zerstört, wirklich einfach zerstört irgendwelche Tendrils of Agony basierten Combo-Decks. Weil die funktionieren ja im Grunde alle so, du hast einen Turn, wo du combost, wo du deine halt Card-Draw-Spells und so weiter spielst, um Storm-Count aufzubauen und dann ein Tendrils of Agony für 20 auf deinen Gegner zu spielen, damit er seine 20 Life verliert und du deine 20 Life kriegst. Wenn der Kerl draußen ist, dann macht das im Endeffekt einfach überhaupt nichts, weil der genau das Gegenteil sozusagen von Tendrils of Agony dann macht. Ja, also ist die Combo einfach obsolet und total sinnlos, sie zu machen. Genau. Eine Sache, die ein bisschen schade ist, muss ich sagen, ist, dass er 3 Toughness hat. Also kann er nicht von dem Recruiter aus Conspiracy, der jetzt mittlerweile in den Death and Texas Listen gespielt wird, gefetcht werden. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man von dem, ich weiß nicht sicher, ob man ihn im Mainboard spielt, vielleicht eine Kopie oder so, aber im Sideboard wird man den womöglich sogar 2-mal oder so finden können. Also jetzt in dem Legacy-Decks, meinst du? Okay. Ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, auch nur an Standard gedacht, aber ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dadurch, dass Standard jetzt wahrscheinlich sehr Non-Creature-Spell-lastig wird durch die neuen Karten, dass das einfach ein guter Sideboard-Counter ist. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, vor allem, was man dabei noch beachten muss, was ich auch vom Flavor her echt lustig finde, der Kerl draint dich dafür, wenn du Vehikel spielst. Das heißt, der ist irgendwie so ein bisschen wie so ein Polizist, der dran steht und erstmal schaut, ob du einen Führerschein hast. Das stimmt. Oh mein Gott. Ja, der schaut auch nicht besonders nett aus. Ja. Ja. Auch der Flavortext. mal übersetzt, er hat Freunde auf also in hohen Stellen und niedrigen Stellen, sage ich mal. Und alle scheinen ihm irgendwie was zu schulden. Ja, so schaut er auch aus. Ja. Aber gut, bei dir, wie gesagt, ist er auf Platz 3. Das heißt, das hätten wir eigentlich auch schon wieder erledigt, aber wir sind ja noch nicht so weit. Bei dir Platz 7. Jo. Nee, Moment. Platz 8. Ach so, oh, jetzt habe ich dich übersprungen. Platz 8. Platz 8 ist bei mir wieder eine blaue Karte. Wie könnte es auch anders sein? Der Torrential Gear Hulk. 6 Mana für eine 5-6 mit Flash. 5-6 mit Flash, da haben wir schon ein paar davon in Standard, nämlich den Elder Deep Fiend. Der ist aber auch ziemlich fies. Und den kann man ein bisschen günstiger machen als diese 6 Mana. Ja, aber der hier kommt dafür auch mit einer richtig sahnigen Upside. Er hat nämlich auch erstmal Flash, weiß ich nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber das ist wichtig. Und wenn er aufs Spielfeld kommt, darf man eine Instant aus seinem eigenen Friedhof casten, ohne ihre Mana-Kosten zu zahlen. Ja, also ein Snapcaster-Effekt. Genau, Snapcaster oder, wenn wir in Standard bleiben wollen, Goblin Dark Dwellers. Ohne die CMC-Limitierung, mit einem größeren Body, zwar nur Instants und ein Mana mehr. Ich weiß nicht, ob der wirklich spielbar sein wird, aber wir haben ja schon viele coole blaue Karten gesehen und ich denke, die Möglichkeit besteht, dass wir Blau mal wieder als ja, Control-Farbe oder Farbe in einem Control-Deck sehen könnten. Ja, also man muss halt natürlich sagen, dass eine blaue Karte so viel Mana kostet, ist immer so ein bisschen schwierig. Ja. Aber das ist erstmal ein dicker, man kriegt was dafür. Man kriegt einfach einen 5-6-Buddy, der komplett on Curve ist, das eine Artefakt-Kreatur ist, ja, womit man auch sehr viel machen kann, allein dadurch, dass es ein Artefakt ist. Und es ist ein Snapcaster-Effekt mit Flash. Ja, und das Flash ist unglaublich wichtig. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass der Flash-Teil von Snapcaster Mage eines der wichtigeren Elemente ist, warum der überhaupt so gut ist. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir wissen es auch nicht, ob sie spielbar ist. Wird sich zeigen. Und wenn, würde ich sagen, ist die wahrscheinlich nur zweimal drin. Allerdings. Ja, nicht. Das ist jetzt kein automatischer Four-Off oder so, aber ist eine coole Karte auf jeden Fall. Ja, definitiv. Eben der Gearhulk-Cycle. Das sind eigentlich alle cool, aber ja, nicht alles in der Liste gelandet, weil sie halt doch nicht so cool sind. Das ist wahr. Genau. Machen wir mal weiter mit deiner, würde ich sagen. Genau, meine Platz 8 ist der Dynavolt Tower. Das ist ein Artefakt für 3 Mana. Immer wenn man ein Instant- oder Sorcery-Spell castet, bekommt man 2 Energie-Counter. Das ist schon mal richtig nice in eben Spell-Decks, also Non-Creature-Spell-Decks. Mhm. Und man kann diese Karte tappen, 5 Energie zahlen und dann 3 Damage an einer Kreatur oder einem Spieler verursachen. Ja. Was ich mir dabei gedacht habe, ist, ich habe bei den ganzen Karten, die gespoilert wurden, habe ich mir gedacht, Energie-Ramp-Decks, neuer Archetyp, könnte für Standard tatsächlich entstehen, wenn diese Karten gut genug sind, um zusammen zu spielen. Weil diese Energie an sich besser ist als Mana, dadurch, dass es immer da ist, und immer bleibt einfach, bis man es benutzt und man davon im Grunde genommen sehr viel aufbauen kann über kurze Zeit. Eben durch diese Karte, dass man immer 2 bekommt, wenn man Sorcery oder Instant spielt. Und im richtigen Deck kann ich mir vorstellen, dass man richtig viel Energie rauspumpt. Absolut. Und wir spielen ja nicht, wir kriegen ja nicht nur Energie dadurch. Man baut dann in dieses Deck natürlich Karten, die sagen, auf ETB, du kriegst nochmal Energie. So, genau. Das Ding kommt aufs Feld, du kriegst 3 Energie. Und schon kann man noch irgendwas hinterher schmeißen und dann schon 5 zahlen und dann irgendwie den Gegner finishen, Gegner wehtun, irgendwas entfernen, was nervt. Also was ich mir echt vorstellen könnte, wäre tatsächlich ein grün-rotes Energie, ja ich sag mal Aggro-Deck. Wo du, es gab ja diese eine grün-rote Karte, die dir 2 Energie gibt, wenn sie ins Spiel kommt. Und dann kannst du vorm Combat eine Energie zahlen, um ihr +1/+1 und Trample zu geben. Und die war schon eine 3-2. Das heißt, du kannst sie auf 4-3 tatsächlich hochbuffen, jede Runde. Wenn du viel von denen spielst und dann irgendwie Harnessed Lightning oder so, die 2 Mana Instant, die dir 3 Energie gibt und du dann eine Kreatur targeten kannst und die macht Schaden an der Kreatur gleich mit der Menge an Energie, die du zahlst. Ja, also in dem Fall wäre das praktisch mit Dynavolt Tower und Harnessed Lightning, wäre das schon mal nur dadurch, dass man diese Karte gecastet hat, 5 Mana und dann kann man 5 Mana, also 5 Energie meine ich, und dann kann man einfach gleich 5 Energie einfach zahlen, ja, und sagen, hey, das sind jetzt 5 Schaden an der Kreatur. Also man kann damit ziemlich dicke Sachen einfach entfernen. Oh ja. Und bei Kaladesh sind ja die Vehikel teilweise ziemlich dick. Durchaus. Dadurch kann man die halt natürlich dann auch entfernen und andere Sachen. Es gab doch im Kanz-Block eine 2-Mana, auch rote Karte, wenn ich mich recht erinnere. Roast hat die 5 Schaden an der Kreatur ohne Fliegen gemacht. Ja, genau. Genau. Und im Endeffekt, Harnessed Lightning wird damit zu einer flexibleren Version von Roast. Ja, stimmt. Und ich glaube, war Roast nicht sogar Sorcery Speed? Das kann gut sein. Ich weiß halt nur, dass Roast eben extrem viel gespielt wurde, weil es einfach Siege Rhino gab. Ja, stimmt. Aber gut, Dynavolt Tower. Da habe ich mir eigentlich eher gedacht wegen dem Etherwork Marvel. Weil es dadurch auch noch ziemlich gut funktioniert zusammen, weil es einfach sau viel Energie ist, die man damit macht. Das ist cool. Aber das sind alles Brews, da muss man sich später Gedanken machen. Das meiste überlasse ich sowieso dann den Pros, weil die da mehr Überblick haben und viel besser sind als ich. Aber das sind sie wirklich. Also ich bin gespannt, was die Pros sich so mit Energy einfallen lassen, weil es ist eine komplett neue Ressource. Und dieses Konzept von einer permanenten Ressource auf diese Art und Weise hatten wir bis jetzt in Magic noch nicht wirklich. Was man wirklich damit dann machen kann und wie weit man gehen kann, da bin ich echt gespannt drauf, was sich da bei der Pro Tour zeigen wird. Und vor allem, Dranks und Origins fliegen raus. Also viele essentielle Karten, die für momentane Decks wichtig sind, verschwinden. Dadurch werden viele momentane Meta-Decks komplett zerstört. Ja. Wie schon gesagt, das momentane Band-Deck, also Band Company, Band Company ist tot. So in der Form funktioniert es einfach nicht mehr. Ich habe es ausprobiert. Es ist zu langsam. Also dieses das Collected Company hat so viel Tempo gegeben. Das ist unfassbar. Mhm. Das merkt man wirklich erst, wenn das Ding nicht drin ist. Dann ist auf einmal so ein Spellqueller und ein Reflector Mage nicht mehr so cool. Ja, also aber noch cool, aber, ja, aber nicht richtig cool. Ja, nicht so stark. Aber ja, so viel dazu. Machen wir weiter. Deine 7. Das ist der Bomet oder Bomet Courier. Eine 1-Mana 1-1, wieder Artefaktkreatur mit Haste. Und immer wenn er angreift, exilt man die oberste Karte seiner Bibliothek face down. Jetzt kann man auch noch 1 Mana zahlen, seine Hand discarden und ihn opfern, um alle Karten, die mit ihm geexalt wurden, in seine Hand zu tun. Ja, bei der Karte habe ich mir das auch gedacht, soll ich sie reinpacken? Weil die ist schon richtig cool. Weil das du ist in dein Midrange-Deck? Nee, in meine Top-Liste. Ach so. Weil das ist einfach eine ziemlich coole Karte. Man muss sie mal überlegen. Immer wenn sie angreift, das ist mindestens 1-mal, ist es schon mal an sich ein Card-Draw, sage ich mal, den man sich dann holt für später. Und wenn man die auch noch ziemlich gut beschützt, dann kann man damit eigentlich mal auf einmal irgendwie 4-5 Karten ziehen. Ja. Für 1 Mana. Genau. Und das ist jetzt dem Gefühl nach. Natürlich wird das konkret in einem Game ein bisschen anders aussehen, aber das ist fast eine perfekte Karte für so ein Burn-Deck. Weil viele Burn-Decks haben natürlich das Problem, sie haben eine Menge billige Spells, sie spielen diese Spells sehr früh und dann ist der Gegner aber noch nicht ganz tot und man sitzt da mit einer leeren Hand. Das ist ein bisschen scheiße. Den kann man dafür ins Deck packen, um dem Ganzen Abhilfe zu schaffen. Denn er ist eine Kreatur mit Haste, die schon im ersten Zug angreifen kann, was ziemlich wichtig ist in Burn-Decks, sieht man an Karten wie Goblin Guide oder Monastery Swift Spear. Und zusätzlich dazu, selbst wenn man eben, wie du schon gesagt hast, nur eine Karte exiled damit, hat man schon genug gemacht, um das letzte bisschen an Gas gewinnen zu können. Ja, vor allem muss man sich überlegen, das ist eine 1-Mana 1-1 mit Haste. An sich ist das Ding schon on curve und sogar einen Ticken drüber, einfach für die Stärke von einem Mana-Drop. Und man packt davon einfach 4 Stück rein. Denn die Klausel besagt, Exile with Bomet Courier. Er sagt nicht mit diesem Bomet Courier. Also man kann sich die Karten praktisch ansammeln. Sagen wir mal, über das Match hinaus sind es 8 Karten geworden. Und dann hat man sowieso, weil es ein Burn-Deck ist, keine Handkarten mehr. Und mit einem Mana holt man sich einfach 8 Karten auf die Hand. Dazu sei aber auch gesagt, ich hoffe, dass man nicht 8-mal mit einem Burn-Deck angreifen muss, um das Spiel zu beenden. Ja, das stimmt auch. Aber es gibt aber natürlich immer diese Scheißsituationen. Ja. Ja, ja. Könnte auf jeden Fall sehr interessant werden, die Karte. Also, vor allem, ich meine, mit was wir in Rot alles haben, Karten, die wir noch erwähnen werden, Bedlam Reveler und allem möglichen Zeug für Rot, da könnte schon irgendwie was zusammengehen, glaube ich. Auf jeden Fall. Und ist halt einfach ein guter One-Drop. An sich schon. Ja. Würde ich sagen, machen wir mal einfach gleich weiter mit deiner Nummer 7. Mhm. Die geht in eine ganz andere Richtung. Ja, das ist eine weiße Karte. Mal Überraschung. Ich mag doch weiß. Und dann mag ich weiß momentan nicht im Standard, weil es einfach so nervig ist. Aber ja, eine weiße 1-Mana-Verzauberung. Eben für das weiße Mana. Authority of the Consulate. Die ganz einfache Effekte hat. Creatures your opponents control enter the battlefield tapped. Also im Grunde genommen eine Thalia. Nur ohne das mit der Mana-Klausel. Also alles, alle Kreaturen kommen getappt ins Spiel vom Gegner. Und immer wenn der Gegner eine Kreatur spielt, kriegt man Leben. Ja. Das war's. Finde ich einfach eine schöne Karte an sich, weil klar, sie macht nichts in dem Zug, wo sie reinkommt. Aber ich finde für das eine weiße Mana ist es gar nicht mal so schlimm. Dafür, dass man den Gegner extremst ausbremst, ihn dafür noch bestraft, dass er Kreaturen spielt. Man kann davon auch vielleicht auch 2 reinpacken. Das ist kein legendäres Enchantment. Zwar kommen sie nicht doppelt getappt ins Spiel, aber man bekommt 2 Leben für jede Kreatur. Und was man auch bedenken muss, das schwarz-weiße Control-Deck, das es bis jetzt so gab, verliert im Endeffekt ihr wichtigstes Turn-1-Play mit Duress. Das heißt, das hat nicht mehr so viel, was es Turn 1 machen kann. Und Authority of the Consulate ist tatsächlich eigentlich eine ganz interessante Karte für das Deck. Ja, weil Turn 1 sowas zu setzen, tut einfach weh. Das bremst den Gegner komplett aus einfach am Anfang, ja, indem man einfach nichts machen kann gegen das eigene Board. Genau. Also man baut sein Board auf, ist blockbereit und sogar angriffsbereit, eher nicht. Ja, man gewinnt einfach einen enormen Tempo-Vorteil dadurch. Das haben wir ja eben auch mit Thalia gesehen, weil die Listen, ich sag mal Band Company zum Beispiel, die Thalia gespielt haben, die haben durch diesen Tap-Effekt schon wirklich eine Menge gewonnen. Ja, vor allem bei Mirror Matches. Ja. Bei Mirror Matches hat sich tatsächlich immer das Thalia-Deck durchgesetzt, einfach dadurch, dass ja das gegnerische Band Company ausgebremst wurde. Absolut. Und was auch cool an der Karte ist, ist, dass sie eine der wichtigsten Funktionen von Emrakul blockiert. Weil üblicherweise war es ja so, haben wir ja viel gesehen bei den Tournaments, das Emrakul-Deck hat sein Emrakul gespielt und dann war der Gegner dran und der Gegner wurde kontrolliert und man hat die beste Kreatur vom Gegner in einen Emrakul angreifen lassen. Und dadurch, dass der jetzt getappt ins Spiel kommt, geht das nicht mehr. Stimmt, das ist eigentlich gar nicht mal so dumm. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Aber ja. Ja, das stimmt. Da bremst man den Gegner ein bisschen aus, dass er einem nicht mehr so hart fistet, sage ich mal. Aber gut, alles Theorien. Der Play muss dann erstmal kommen. Dass er überhaupt dann gemacht wird, keine Ahnung, ob die überhaupt im Standard gespielt wird. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, aber an sich einfach eine coole Karte. Jo. Der Flavortext, also, was steht da? All citizens are entitled to freedom within the laws of the consulate, bla bla bla. Einfach nur irgendwie nice. Ich mag den Flavortext. Echt? Ich finde das generisch. Also, ja gut, was heißt generisch? Ich meine, das ist auch, das kennt man ja auch so ein bisschen von, ich sag mal, Azorius auf Ravnica. Einfach dieses typisch weiße, ja. Du darfst machen, was du möchtest, solange du uns nicht in irgendeiner Art und Weise in die Quere kommst. Solange du ein guter Bürger bist, darfst du machen, was du willst. Denn ein guter Bürger ist nur der, der machen will, was ein guter Bürger machen will. Und was der Staat vorschreibt. Oh Gott. Conspiracies, Verschwörungen. Machen wir weiter. Okay. genau, deine Nummer 6. Ja, das ist die Karte Lost Legacy. Okay, dann wozu, bevor du überhaupt anfängst zu beschreiben, muss ich jetzt echt gestehen, wow, okay. Die Karte habe ich überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Okay. Weil ich mir gedacht habe, wo ich die gelesen habe, so, weiß nicht, keine Ahnung. 3 Mana, Sorcery, der Effekt ist irgendwie komisch, nee. Okay, dann fang mal an, lass mich überraschen. Okay, ja, 3 Mana, 2 davon schwarz, Sorcery. Es ist im Endeffekt Infinite Obliteration, nämlich nenne eben eine, jetzt in diesem Fall Non-Artifact, Non-Land-Karte, durchsuch den Friedhof, die Hand und die Bibliothek von Target Player für eine beliebige Anzahl von Karten mit diesem Namen und exile sie. Dieser Spieler mischt dann sein Deck und zieht eine Karte für jede Karte, die aus seiner Hand auf diese Art und Weise geexiled wurde. Ah, deswegen fand ich diese Karte so scheiße. Ich habe die Klausel nicht gelesen, dass er für jede Karte aus seiner Hand eine Karte zieht. Aber ich dachte mir so, okay, dann verliert er seine 4 Game Changer und zieht dafür aber 4 Karten. Das hilft mir gerade nicht wirklich. Ja, so ist es nicht. Ja, stimmt. Wenn man ihm nämlich nur das ganze Deck einfach zerstört, zieht er nämlich gar nichts. Dann bekommst du nichts dafür. Mhm. Aber die Klausel Non-Artifact ist ein bisschen... Die ist ein bisschen schade, ja. Ein bisschen kontraproduktiv, sage ich mal, für das momentane Standard, also was jetzt kommen wird. Aber gut, okay, das ist eine Ersetzung für Infinite Obliteration. Durchaus. Und flavormäßig top ersetzt, würde ich sagen. Ja, und das genau richtig. Ist auch schön. Ja, es ist der Vater von Chandra, der anscheinend dann doch tot ist. Jo. Weil die Mutter lebt ja noch und er ist anscheinend tot. Schade. Und... ich habe mir was ganz Lustiges mit dieser Karte überlegt. Es gibt ja zum Beispiel Shadowborn Apostle als Karte, die sagt, dass man eine beliebige Anzahl davon im Deck haben kann. Das heißt, was du machen könntest, wäre, du spielst irgendeine Art Combo-Deck mit deinen Shadowborn Apostles, hast deine Hand voll mit den Dingern, hast irgendwie noch 30 oder so im Deck, spielst Lost Legacy, benennst Shadowborn Apostel, targetest dich selbst, wirst deine ganzen blöden Apostel los, ziehst, keine Ahnung, 4 Karten oder so aus einem Deck raus, das nur noch voll mit Gas ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vor allem kannst du es eigentlich fast schon so machen, wenn du dir sicher bist, dass du 4 Karten, oder sagen wir mal 5 Karten hast, mit denen du comboen kannst, ja, damit du sofort gewinnst, machst du dein Deck einfach aus, keine Ahnung, 15 Ländern und 40 von diesen Apostels. Ja. Und dann hast du nämlich 40 Apostel, die du los wirst. Und es ist im Endeffekt Doomsday. Oh mein Gott. Ja. Magic ist so kaputt einfach. Hast du jetzt gesehen, warum ich diese Karte hier rein habe? Jetzt habe ich es verstanden, ja. Ich finde das so nice einfach. Oh mein Gott, ey. Wie ist denn der Flavortext? That name shall not be spoken. Was hat er denn angestellt? Keine Ahnung. Ah, Mann. Egal. Aber ja. Okay, lustige Karte. Vor allem, wo du es mir jetzt erklärt hast. Oh mein Gott. Also ich hätte da... Ich muss sagen, ich habe fast schon Lust, da was zu brewen. Damit eben mit dieser blöden Shadowborn-Apostel-Kombo. Vor allem, wenn du dann in den Laden gehst. Hey, ich brauche 40 Shadowborn-Apostel. Was geht? Wofür brauchst du 40 Stück? Egal. Für mein Lost Legacy-Kombo-Deck. Oh mein Gott. Wenn es da nicht Massenrabatt gibt drauf, dann heul ich. Egal, weiter geht's. Meine Platz 6. Ja. Das ist eine komische Kombo, ey. Scrap Heap Scrounger. An sich, ich sag mal, keine besonders starke Karte oder keine flavormäßig coole Karte. Keine besonders starke Karte, bist du wahnsinnig. Also ich meine jetzt so richtig Bam-Karte. Ja, aber ich habe sie rausgenommen, weil ich mir gedacht habe, okay, Artefaktkreatur mit 2 Mana-Kosten, 2 CMC mit 3-2, das ist allein schon richtig krass. Das kann schon richtig wehtun. Dass er nicht blocken kann, ist mir eigentlich dann auch schon wurscht, weil das Ding wahrscheinlich in irgendeinem Aggro-Deck gespielt wird. Mhm. Jetzt geht's mir aber darum, was der zweite Effekt besagt. Zahle 2, eines davon schwarz, exile irgendeine andere Kreatur aus deinem Friedhof. Ja, die muss nicht auf dem Feld sein. Ja. Und dann kommt das Ding wieder aufs Spielfeld zurück. Und in einem richtigen, sag ich mal, Zoo-Deck, wo man einfach so viele Kreaturen spielt und alles in den Gegner rein will, kommt das Ding wahrscheinlich ziemlich oft wieder. Ja. Das würde ich in einem Zombie-Deck spielen. Mit Prized Amalgam. Stimmt. Da geht was. Da geht eine ganze Menge. Und wie gesagt, 2 Mana, 3-2, das ist schon... Das ist insane. Das ist ziemlich stark. Vor allem diese Karte ist im Endeffekt ja... eine bessere Version von dieser einen Rare aus Origins, die 3-1, die fast den gleichen Effekt hatte. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt, aber das ist eine Spinne. Das ist eine Spinne. Ich weiß aber nicht mehr wie genau, wie die heißt. Die hat 2 Mana, 2 davon schwarz. Also müssen beide schwarz sein. 3-1 kann nicht blocken. Und ich glaube, du musst 2 Mana wieder zahlen oder so und irgendwas machen noch, damit sie wieder aufs Spielfeld kommt. Genau. Und das ist tatsächlich die bessere Version davon. Weil sie auch noch Artefaktkreatur ist und dadurch einfach 2 Typen hat. Jo. Yep. Und sie ist ein Construct. Also wenn man die richtigen Karten noch benutzt, kann man sie sogar noch buffen. Es gibt einige Karten, die sagen, Konstrukte sind stärker. Stimmt, ja. Und solche Spielereien. Aber alles Zukunftsvision, alles Theorien. Es geht jetzt nur um diese Karte. Und das Artwork ist eigentlich auch ziemlich nett. Oh ja. Was soll es eigentlich darstellen? Ich kann die Arme und die Beine und den Torso irgendwie erkennen, aber ich weiß nicht, was der Kopf darstellen soll. Boah, keine Ahnung. Also es sieht irgendwie aus wie so ein großer Hammer oder so, aber dann hat man irgendwie plötzlich auch noch so Lava oder Feuer oder irgendwas. Das aus. Vor allem das Ding schaut so groß aus und es schaut, als würde da wirklich jemand leben. Stimmt, das sieht ein bisschen aus wie ein Haus. Nur halt, dass es überall Feuer hat. Was ist die deutsche Übersetzung dafür? Nee, will ich gar nicht wissen. Nee, ich will es nicht wissen. Machen wir weiter. Also Scrap Heap wäre halt so Müll halten oder irgendwie sowas. Ja, wird sich zeigen. Ich glaube, ja, ich will die deutsche Übersetzung einfach nicht lesen. Die sind so schrecklich. Ja, deine Top 5. Oh ja, stimmt, wir sind schon bei der 5. angekommen. Ist auch schon einiges in Zeit vergangen. Wow, hätte ich nicht gedacht. Paradoxical Outcome. Sie ist blau. Ja. Hätte das gedacht. Und nicht nur ist sie blau, sondern sie ist auch richtig dicht. 4 Mana, 1 davon blau, eine Instant. Und im Endeffekt darf man eine beliebige Anzahl von Non-Land, Non-Token Permanents, die man selbst kontrolliert, auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen. dann zieht man eine Karte für jede Karte, die auf diese Art und Weise in deine eigene Hand zurückgekommen ist. Also der Effekt ist... Wow. Okay, wenn man nur drei targetet, dann hat man auf einmal sechs Karten auf der Hand. Mit denen man wieder was machen kann, ETB-Effekte nochmal aktivieren. Ja. Sie ist ein Instant, das heißt, sie schützt vor gegnerischen Board-Wipes oder auch vor den eigenen. Stimmt. Ah, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Klar, natürlich, es gibt ja noch Target-Removal und solchen Sachen. Oder Avacyn, die blöde Kuh. Die gibt's auch. Ja. So eine Response zu einem Avacyn-Trigger? Das ist schon, ja. Da gibt was. Und dann hat man am besten noch irgendwas auf der Hand, die sagt, oder so ein Reflector-Mage, den man sich zurückbounced. Ja. Und sagt, okay, Reflector-Mage, weg mit deiner Avacyn. Oder man hat das Ding im Friedhof und haut einen Gear-Hulk raus, der es zurückbringt. Autsch. Und dadurch den Gear-Hulk nochmal. Wow. Ja. Wow. Da geht was. Und für EDH, wo man ja eine Menge so Mana-Rocks und so spielt, die man dann auch alle wieder innerhalb von einer Runde rausbringen kann. Zum Beispiel, wenn der Gegner einen Overloaded Cyclonic Rift spielt und alles auf deinem Feld raushauen will, dann machst du das in Response auf deine eigenen Karten, kriegst erstmal die ganz billigen Rocks und so, die du schnell wieder spielen kannst, her. Und du ziehst dann auch noch, keine Ahnung, 10 Karten oder so davon im Zug deines Gegners. Diese Karten, also okay. Ja, diese Ausmaß habe ich nicht rausgelesen. Das ist einfach nur verrückt. Ja, also die wird wahrscheinlich auch in Standard jetzt nicht so umwerfend viel machen. Ja, weil sie 4 Mana kostet. Dafür ist sie zu teuer für einen Effekt, der nicht so einen Impact hat auf ein, sag ich mal, kleines Format. Aber IDH, ja. Da kann man so viel Blödsinn machen einfach. Die ist richtig geil, die Karte. Magic ist einfach nur kaputt. Also, kann ich nur mal wiederholen. Ist einfach nur kaputt. Was man da alles machen kann. Mhm. Machen wir einfach mal weiter mit deiner Nummer 5. Ja, muss dazu sagen, auf dem Platz wäre der eigentlich Zahiri Ray gewesen. Aber dadurch, dass wir sie schon tot diskutiert haben, nehmen wir mal einfach einen anderen Planeswalker, der neu angekündigt wurde. Der ist ja ist ein frischer Spoiler, sag ich mal. Wann wurde denn der gespoilert? Von gestern oder so. Gestern, ja. Dovin Bahn. 4 Mana in weiß-blau. 3 Realität. Und der erste Effekt besagt, plus 1, bis zu deinem nächsten Zug bekommt bis zu einer Kreatur minus 3, minus 0 und alle Activated Abilities können nicht aktiviert werden. Eigentlich ein ziemlich guter Schütz-dich-selbst-Effekt. Allein schon das minus 3, minus 0 reicht schon aus, um vieles auszubremsen. Mhm. Und Activated Abilities, das muss sich halt noch zeigen, ob das wirklich so viel Wert hat, wenn irgendwelche aktivierten Fähigkeiten nicht mehr aktiviert werden können. Es passt in das Set, weil da sehr viel drin ist, was einfach sagt, Tap, mach das. Ja. Oder Zahl, mach das. Aber es wird sich halt noch zeigen, ob das gut ist. Aber allein schon minus 3, minus 0 ist okay, um sich zu schützen. Aber kein Game Changer, sag ich mal, weil er dadurch nichts kaputt machen kann. Was aber auch bei ihm wieder cool ist, die plus 1 kann auch wieder Vehikel stoppen. Stimmt, ja. Stimmt, sie können nämlich nicht bemannt werden. Nee, doch. Ist es eine Activated Ability? Crew ist eine Activated Ability, soweit ich weiß. Also ich weiß nicht genau, wie man es stoppen kann, ob man direkt Crew stoppen kann. Nee. Crew kann man, glaube ich, nicht stoppen, aber man kann die anderen Kreaturen kleiner machen mit dem Effekt. Und deswegen stimmt, dann, es geht ja nämlich um Power. Ja. Ja, stimmt, dann kann er nämlich nicht mehr bemannen. Ja, ist auch ganz nett. Das heißt, wenn man den gegen ein Vehicle-Deck spielt, kann man, wenn man es richtig macht, im Endeffekt 2 Kreaturen vom Gegner lahmlegen. Ja, das darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Aber ja, aber dafür muss man gegen ein Vehicle-Deck spielen. Und ich weiß nicht, ob sowas kommen wird. Ah ja, der zweite Effekt, minus 1, man bekommt 2 Leben und zieht eine Karte. Mhm. Der Effekt ist halt nett. Ja. Das ist Card Draw. Was mich halt nur stört, ist halt der minus 1 Effekt. Klar, es ist, weil man noch 2 Leben dazu bekommt. Ansonsten wäre es wahrscheinlich ein Plus-Effekt. Aber trotzdem, für minus 1 eine Karte ziehen, kann man immer machen eigentlich. Ist okay. Ja, was mir an der Karte aber am ehesten gefällt, ist eigentlich die Ulti. Sie ist jetzt nicht... Oh, die Ulti ist richtig... Aber warte, bevor wir zur Ulti kommen, wollte ich noch eine Sache erwähnen im Zusammenhang mit Vehicles. Mhm. Vehicle spielen meiner Meinung nach sehr gut und sind irgendwie auch so ein bisschen ähnlich zu Emerge. Du gibst kleinere Kreaturen auf, um größere zu bekommen. Macht Sinn, oder? Mhm. Und Auf der anderen Seite aber auch haben diese Vehikel, ja, ich sag mal, nicht so geringe Mana-Kosten üblicherweise. Also, die meisten, die wir gesehen haben, sind so Kosten von 4 und aufwärts. Das heißt, die kann man auch relativ gut in einen Elder Deep Fiend oder so reinsacken. Was du zum Beispiel machen kannst, was ich mir cool vorstelle, wäre, du bemannst eins von diesen Trample- und Haste-Vehikeln, da gibt's ja zwei, schickst es rein, erwartest, dass es stirbt, macht ja auch irgendwo Sinn, und opferst es dann noch, bevor irgendwas passiert, um einen billigen Elder Deep Fiend rauszuhauen. Und lauter so Geschichten. Ja, ja, stimmt, die Merch-Decks könnten dadurch ganz schön gut gefüttert werden. Und da ist eher ein guter Counter dagegen, wenn man sie einfach nicht bemannen kann. Oder einfach fast nichts bringen. Aber ja, die Ulti. -7. man bekommt ein Emblem, was einfach ein Static Orb ist. Ein besseres Static Orb. Your opponents. Static Orb, stimmt. Static Orb betrifft nämlich auch mich. Ja. Er betrifft nur den Gegner. Also ein Static Orb, der nur für den Gegner gilt. Er darf nämlich nicht mehr als 2 permanent. Und es ist ein Emblem, das heißt, man kann es nicht loswerden. Ja, sobald das Ding geultet hat, was ja eher, sag ich mal, im Late Game passiert, ist vorbei. Wenn der Gegner schon in Zugzwang ist oder es sowieso schon so ein Boardstall ist, dann, keine Ahnung, er muss sich gut überlegen. Er kann nämlich nur einmal angreifen an sich. Das ist sau cool einfach, die Ult. Ich mag die echt gerne. Es ist ein bisschen schade, dass man ihn mit Doubling Season nicht sofort ulten kann. Man braucht halt noch Oath of Gideon dazu. Aber ein Static Orb. Nur für die Gegner. Ja, den man nicht loswerden kann. Das ist so cool einfach nur. Ja. Nur mal standardweise gesehen, es hat zwar Farben, die momentan stark sind, gespielt werden, allein schon wegen dem Spellqueller und dem Reflector Mage, aber ich glaube nicht, dass er jetzt tatsächlich wichtig wird für Decks. Ich weiß es nicht. Ich meine, je mehr Karten ich einfach sehe, die in Kaladesh jetzt kommen, desto mehr denke ich mir, Weiß-Blau Control könnte so ein bisschen ein Comeback machen. Ja, yeah, deswegen meine ich, da gibt's schon starke Karten, aber ich kann mich natürlich irren. Ich weiß nicht, wie wichtig die Ability wird, also die +1, dass eben aktivierte Abilities nicht mehr aktiviert werden können. Es ist schade, dass kein Planeswalker damit getarget werden kann, weil ansonsten würde der Planeswalker halt außer Kraft gesetzt. Das wäre richtig krass. Ein Planeswalker, der Planeswalker countert. Das wäre mal richtig nice. Das wäre unglaublich cool. Ja, oh mein Gott. Stell dir vor, auf Nicol Bolas -3 oder so würde draufstehen, Destroy Target Creature or Planeswalker. Kann ich das würde vorstellen. Flavormäßig richtig gut passen. Oh ja. Vor allem, wenn wahrscheinlich in dem Set oder in dem Block endlich mal Jace stirbt. Als ob. Naja, als ob. Aber trotzdem, bitte, tötet irgendwen. Es wäre schon cool, also wenn du so dann Nicol Bolas am Start hast und dann kommt halt die Jace League vorbei und sein Minuseffekt ist einfach so krass, dass er einen von der Liga nehmen und einfach mal töten kann. Ja, Nicol Bolas ist, glaube ich, stark genug, um irgendeiner von einfach mit Leichtigkeit zu töten. Ja. Aber ja, wo war ich überhaupt stehen geblieben bei der Karte? Ich kann es nicht absehen, ob die Karte wirklich stark wird oder gespielt wird. Sie ist auf jeden Fall spielbar durch die 4 CMC. Denke ich auch. An sich passablen Effekte. Aber das muss ich noch zeigen. Ja, also sie ist jetzt nicht so... Sie fühlt sich nicht so umwerfend an, aber... Hat sich Liliana auch nicht. Und sie dominiert gerade. Also, es kann gut sein, dass der ziemlich gut wird. Ich würde sagen, machen wir mal weiter mit meiner Nummer 4. Und wir bleiben tatsächlich in den gleichen Farben. Weiß-Blau. Die Karte habe ich zu guten Teilen aus Limited-Gründen hier hinzugefügt. Das ist der Cloudblazer. 5 Mana, eben eins davon weiß, eins blau. Ein 2-2 fliegend, von den Stats her schon mal richtig schlecht. Aber wenn er aufs Spielfeld kommt, kriegt man 2 Leben und zieht 2 Karten. Oh ja, stimmt. Für Limited, allein schon, dass das Ding fliegen kann, wird schon richtig nervig. 2 Karten ziehen. Das meint man gar nicht, wie wichtig das ist in Limited. Ja, diese Karte ist meiner Ansicht nach ein gefixter Muldrifter. Weil Muldrifter war ja 5 Mana, eins davon blau, auch eine 2-2 fliegend, wo man 2 Karten zieht, wenn sie aufs Spielfeld kommt, und sie hatte noch Evoke, wo man es für 3 spielen konnte und dann halt nicht den Body hatte. Die ist gefixt, weil das Evoke richtig insane war, und Muldrifter war eine Common und hat Limited zu seiner Zeit so sehr dominiert, das war echt lächerlich. Ja, Auf jeden Fall eine schöne Karte. Flavortext, also die hat sogar Flavortext. All the ether charts in the world can't compete with the trained eye of a talented scout. Bla bla bla. Generischer Text. Egal. Aber schöne Karte. Ja, also. Im Limited. Klar, die wird Spaß machen im Constructed nicht, zu teuer, macht zu wenig. Ich würde sagen, in Constructed kommt es ein bisschen drauf an, wie, ob es so eine Art Flicker-Deck geben wird, sage ich mal. Weil wir haben die Möglichkeit, weil es eine Menge Flicker-Effekte gibt. Stimmt, und ja. Und wenn es da so ein weiß-blaues Flicker-Deck, ich sag mal, das wird eh so ein bisschen mehr in Richtung Control gehen. Und in einem Deck, das viel mit Flicker spielt, wird der Typ ziemlich cool sein. Ja, das auf jeden Fall. Aber das muss ich zeigen. Also muss ich erstmal anbahnen. Sind ja noch nicht alle Karten gespoilt. Es fehlen noch ein paar Comments und Uncomments, die vielleicht noch was ändern könnten. Mhm. Aber schauen wir mal. Vor allem können wir immer noch nicht genau abschätzen, was eigentlich passiert, wenn Origins und Dragons rausfliegt. Außer, dass Bad Company tot ist. Und Mono White Humans. Jo. So ziemlich. Das ist wahr. Also, ja. Es wird spannend. Was auch spannend ist, würde ich mal behaupten, ist deine Nummer 3. Meine Nummer 4 meinst du? Jetzt ach stimmt, wir sind ja noch bei Nummer 4. Oh, oh Gott, jetzt habe ich hier so einen tollen Segway gemacht und dann... Ja, trotzdem, diese Karte ist trotzdem cool. Ja, die sind meinen Farben. Ich bin ja eher so der Schwarz-Rot-Typi. Schwarz-Rot-Weiß, sage ich mal. Was ist ein Schwarz-Rot-Weiß? Mardu. Ich bin Mardu. Cool. Combustible Gearhulk. Ja, der Gearhulk, der Rote aus dem Zyklus. 6 Mana, 6-6 mit First Strike. An sich schon richtig verrückt. Aber der Effekt von dem, oh mein Gott, das wird so wehtun. Also, kurz gesagt, wenn er aufs Spielfeld betritt, kann man den Gegner entscheiden lassen. Lässt du mich 3 Karten ziehen? Wenn er sagt nein, muss man die obersten 3 Karten seines Decks, ich glaube, auf den Friedhof tun. Ja. Auf den Friedhof tun. Das ist wichtig. Genau. Und der Gegner kriegt dann die CMC dieser Karten ins Gesicht. Also man stellt ihm eigentlich vor die Wahl, hey, wie soll ich dir jetzt wehtun? Soll ich mehr Karten auf der Hand haben? Oder wirst du die CMC der nächsten Karten ins Gesicht haben? Ja. Und bei einem richtigen Deck wird er dich meistens, würde ich mal behaupten, ziehen lassen, weil die CMC ihm einfach nur töten werden. Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, wirklich in über 90% der Fälle willst du den Gegner nicht ziehen lassen, außer wenn du irgendwie bei, keine Ahnung, 5 Life oder so bist. Aber ich glaube, dass diese Karte cool sein kann in Decks, die mit Delirium spielen und mit, ich sag mal, zum Beispiel so Karten wie Kozilek's Return. Oh ja, auf jeden Fall. Weil Delirium-Decks oder Emerge-Decks haben ziemlich viele Karten mit hohem CMC, eben Emrakul, Elder Deepfiend und so weiter und so fort. Sie wollen Karten im Friedhof haben. Sie sind nicht traurig, wenn sie Karten ziehen dürfen. Und das Ding ist an und für sich schon ein guter Body. Boah, stell dir vor, der Gegner sagt, nein, du darfst nicht ziehen. Und so discardest einfach einen Emrakul und noch irgendwas Dickes. Und dann ist einfach... Emrakul, Elder Deepfiend, GG. Boah. Und man muss ja auch noch bedenken, das Ding ist eine 6-6 mit First Strike. Ja. Wie willst du die bitte loswerden? Also das wird richtig schwierig, die im Kampf loszuwerden. Mhm. Mit irgendeinem Removal. Klar, mit Target Removal kann man die locker loswerden. Trotzdem tut die weh. Ja. Also, boah. Die haut einfach richtig drauf. Zu Recht Mythic. Will ich auch sagen, ja, in Boah, Limited, ey. Ja. Also, ja, ich hole mir sowieso ein paar Boxen diesmal. Ich werde sie diesmal, also kann ich vielleicht sogar nebenbei auch sagen, ich werde diesmal alle vor der Kamera machen. Okay. Weil, wie ihr vielleicht gesehen habt bei der einen Folge, die ich mit Julian gemacht habe, die Kamera ist ziemlich gut. Deswegen absolut werde ich alles diesmal unboxen. Das werden bei mir mindestens 2 Boxen und ein Fatpack sein. Mhm. Muss ja irgendwie raus, das Geld. ja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich freue mich auch drauf, weil ich will unbedingt ein Playset von unserer Nummer 1. Aber wenn du dein Adventus-Pferd ziehst, dann habe ich da großes Interesse dran. Ach, von mir aus. Wenn du mir dafür unsere Nummer 1 gibst. Please. ja. Meinen Platz 3 hatten wir ja schon. Genau, das war meine Platz 9, eben Kambal Council of Allocation. Genau. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach gleich deinen dritten Platz, denn für Platz 2 und 1 haben wir tatsächlich beide dieselbe Karte. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe gesehen, wir haben für den 1 dieselbe Karte, aber nicht für den 2. Oh mein Gott. Ja. Okay, beim 2 sag ich dann erstmal, warum ich sie geil finde, und dann sagst du mir, warum du sie geil findest, und ich wette, das ist genau dasselbe. Kann gut sein. Genau, meine Platz 3. Zirapur Orrery. Warte mal, diese Namen. 4 Mana Artefakt. Jeder Spieler kann may play an additional land on each of his or her turns. Also jeder Spieler kann einfach 2 Mana spielen. Und am Anfang jeder Upkeep, wenn der Spieler keine Handkarten hat, zieht er 3 Karten. Ich finde diese Karte einfach cool, weil es das Spiel, also so wie man auch das Artwork sieht, es schaut einfach aus wie etwas, was etwas schneller macht. Mhm. Und diese Karte macht das Spiel schneller. Absolut. Ungemein schneller. Und wenn man das auch noch richtig spielt und der Gegner, sage ich mal, etwas eher langsameres spielt, wird ihm dieser zweite Effekt meistens nicht treffen, weil er zu viele Karten hat. Wenn man das aber dann mit einem Burn-Deck spielt oder irgendwas, was einfach sehr viel gleichzeitig spielt, im Zoo-Deck zum Beispiel, ja, wird es einen richtig gut füttern. 3 Karten ziehen, nur dafür, dass man keine Handkarten hat, das ist gut. Auf jeden Fall. Und das ist auch eine Karte für einen EDH-Archetypen, der, ich sag mal, im Casual bei manchen Leuten sehr beliebt ist. Das Ganze nennt sich Group Hug. Und es macht auch genau das. Also im Endeffekt, wenn du der Group Hug-Spieler bist, dann spielst du Karten, die für alle Leute was Gutes machen. Ebenso Howling Mind Effects, also jeder zieht mehr Karten. Jeder darf extra Länder spielen. Das Ding macht beides. Und als Group-Hug-Spieler sitzt du eigentlich da und jeder mag dich und das funktioniert keiner, so ungefähr. Keiner will dich töten und am Ende tötest du alle. Das ist die Idee dahinter, ja. Und ich meine, Group-Hug macht natürlich nicht so viel Sinn an einem tatsächlich kompetitiven Tisch, weil du dann die ganzen Combo-Decks noch 1-2 Züge schneller machst. Aber im Casual, sag ich mal, vor allem wenn man tatsächlich eine Menge Spieler hat, also irgendwie 5 oder mehr, üblicherweise bin ich da kein großer Fan davon, aber wenn es casual ist und wenn man irgendwie so ein Group-Hug-Deck dabei hat, das das Ganze ein bisschen schneller macht, dann kann man das schon mal machen. Und ja, für Group-Hug ist die Karte echt ideal. Ja, also mir gefällt sie allein schon vom, wie sie funktioniert und vom Design, wie sie gezeichnet wurde, ja, was einfach perfekt harmoniert. Wie gesagt, diese Karte, der Effekt macht das Spiel ungemein schneller und das Design schaut einfach nach etwas aus, was irgendwie alles schneller macht. Ja, es ist echt cool. Vor allem mit diesen so Zahnrädern im Hintergrund noch und dieses Ding. Das kann man sich wirklich vorstellen wie so ein, ach Gott, wie heißen die? Ich glaube Armillary Compass oder so. Die so diese Metalldinge haben und die ganze Zeit sich so rumdrehen. Mhm, ja. Gibt's ja. Und das sieht fast genauso aus. Ja, genau. So, okay, die nächsten 4 Karten, sage ich mal, können wir zusammen machen, weil es, wie schon gesagt, dieselben sind. Ja. Platz 2. Wie gesagt, ich fange an. Aetherflux Reservoir. 4 CMC, also 4 Mana, Artefakt. Der Effekt, der ist einfach nur verrückt. Immer wenn man einen Spell castet, egal welchen, bekommt man ein Leben für jeden Spell, der in diesem Zug schon den man selber schon gecastet hat. Ja. Das ist, jetzt überlegt euch mal, in einem richtig guten Deck, Burn, Zoo-Deck, irgendwas Günstiges, man viel günstiges spielt hintereinander. Wenn man 5 Sachen gespielt hat, bekommt man ein Leben, nochmal 2, nochmal 3, nochmal 4. Das heißt, nach 4 Spells hat man schon 10 Leben bekommen. Ja. Und nach 5 Spells hat man einfach 15 Leben bekommen. Das Ding rollt einfach. Das kann richtig böse enden. Und der zweite Effekt, man zahlt 50 Leben und fügt einem Spiel, einer Kreatur oder dem Spieler 50 Schaden zu. Oh ja. Das ist einfach verrückt. Allein schon, dass man, ich denke mal, wenn man es richtig macht, sehr schnell auf diese 50 Leben kommt. Ja. Oder 51, weil sonst stirbt man. Und dann einfach sagt, hey, wie viel Leben hast du noch? 19. Okay. Nimm mal. Oder man kann auch einen Emrakul entfernen damit. Ja, genau. Weil man das auch ganz bestimmt machen wird. 50 Schaden an den Spieler. Oh mein Gott. Warum magst du die Karte? Also, es gab einen Artikel zu der Karte allein, wo sie drüber geredet haben, dass sie manchmal auch gerne Karten reinpacken, die einfach nur cool in EDH sind. Und ich glaube, da haben sie es eigentlich voll getroffen. Die Karte ist einfach nur richtig lustig in EDH. Du kannst, wenn du willst, sogar so eine Art Suicide-Pact machen mit einem von den Spielern und sagen, okay, der Kerl gewinnt nächste Runde, da haben wir keinen Bock drauf, komm, den nehme ich mit. So ungefähr. Ja. Und das ist aber noch nicht alles, denn diese Karte ist ein potenzieller Finisher in einem Combo-Deck. Und zwar geht das sogar so weit, dass sie, ich sag mal, vergleichbar gut ist wie Tenris of Agony. Okay. Denn, du musst mal überlegen, also wir waren ja gerade schon bei 5 Spells, 15 Life. Mhm. 6 Spells, 21 Life. 7 Spells, 28 Life. 8 Spells, 36, genau. Und so weiter. Mit deinem Start-Life-Total oder ein bisschen drunter bist du dann schon über 50 Life bei 8 Spells. Das geht. Also, ich kann es nicht groß anders sagen. Dann kannst du einfach schon das Ding slammen und, ja, wobei, nee, du musst es ja schon draußen haben, aber du hast es draußen und du aktivierst die Fähigkeit und gewinnst einfach. Also, es ist, sag ich mal, eine alternative Win-Condition für gewisse Corner-Cases, wo man Tendrils of Agony nicht so wirklich benutzen kann. Ja. Und da gibt es tatsächlich schon cool, diverse. Ja. Also, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, weil ich bin einfach nicht so tief in dem Legacy-Storm-Meter drinnen. Aber ich glaube, die Möglichkeit besteht, damit irgendwas zu machen. Und wenn es nicht in Legacy ist, dann kann man es immer noch in EDH machen, wo es um einiges leichter ist, an die 50 Life zu kommen. Ja, also jetzt mal flavormäßig. Das ist ein Aether-Fluxer, also das ist ein Reservoir für den ganzen Aether, den der zur Verfügung gestellt wird für die Inventions Fair. Und wenn man sich jetzt den Effekt anschaut, besagt es einfach, okay, das Ding ist einfach überladen und explodiert und nimmt alles in seinem Umkreis mit. Stimmt, ja. Was sagt uns das? Was hat Tezzeret vor? Wenn Kaladesh, das traut er sich nicht. Das traut er sich nicht, das Ding Stadt in die Luft zu jagen. Ja, die Stadt in die Luft zu jagen. Das glaube ich auch nicht ganz, aber. Boah, aber irgendwas passiert auf jeden Fall, glaube ich, damit storymäßig, dass irgendwas sein kann. Ja, ich meine, im Endeffekt, wenn das die Äther- und Magiequelle ist für die ganze Plane oder das Reservoir, wo alles festgehalten wird, wenn das Ding weg ist und es dann keine Energie mehr für die Leute gibt und sie sich bis jetzt komplett darauf verlassen haben, dann können die erstmal nichts mehr machen. Ich meine, das ist genauso, wie wenn man uns jetzt den Strom wegnehmen würde oder so. Ja, dann hätten wir auch gut, ich glaube nicht, dass es jetzt so die zentrale Energie für ganz Kaladesh ist, aber ich glaube, für die Stadt ist das einfach das Reservoir. Und wenn das Ding weg ist, dann haben sie wahrscheinlich einfach keine Batterie mehr. Also die Speichereinheit ist weg und dann können sie den Äther nicht mehr abzapfen. Eben, denn die Leute, die den Äther tatsächlich kontrollieren können, Zauberer, die darf es ja nicht geben. Mhm. Auf jeden Fall ziemlich interessant, würde ich sagen. Ja, aber an sich einfach schon eine saucoole Karte. Ja. Richtig lustig. Also, wenn mich damit jemand im Limited oder so fertig macht, dann bin ich nicht mal wütend. Nee. Da finde ich es einfach nur lustig. Also, wer es schafft, jemanden im Limited damit zu besiegen, dem biete ich einen persönlichen Händedruck. Ja. Denn das ist cool. Das ist wie Ding. Tree of Perdition. Oh, und ja. Triska Dekaphobia. Ja. Damit wurde ich auch mal besiegt. Dann bin ich auch gedacht so, Gott. Das ist gerade wirklich passiert. Aber gut, ich würde sagen, spannen wir unsere Zuhörer nicht weiter auf die Folter. Ja, wir vor allem eine letzte Karte. Diese Karte wurde, glaube ich, ein paar Stunden nach unserem letzten Cast veröffentlicht, wo wir die gesehen haben. Ich bin komplett ausgerastet. Die war einfach nur verrückt. Ey. Die ist immer noch verrückt. Und diese Karte wird so unglaublich teuer. Wo ist denn sie gerade? Ach so, die ist irgendwo bei $70. Nice. Ja, kann man sich schon mal gönnen. Deswegen will ich ein Playset. Allein schon, weil sie fucking teuer ist. Für eine Standard-Legal-Karte. Ich glaube, die wird sich auch bei 50 einpendeln. Ich glaube, das wird sowas wie Baby Jays. Kann ich mir auch gut vorstellen. Weil diese Karte ist so stark. Ja. Und ähnlich wie Baby Jays ist sie auch ein Planeswalker. Ja. Und das ist, würde ich mal sagen, nicht die Herrscherin. Aber ja, das Gesicht des nächsten Sets. Absolut. Chandra, Torch of Defiance. Ja. 4 Mana, 2 davon rot. Für 4 Loyalität und Chandra hat 4 Effekte. Das gab's schon lang nicht mehr. Mhm. Es gab's mit Arlen Kord, die hatte 5, aber auf 2 Seiten verteilt. Und es gibt da so einen Planeswalker, der auch 4 Mana kostet und 4 Effekte hat. Und der gute Mann heißt Jace the Mind Sculptor. Ja, und der war einfach nur insane. Und diese Karte ist nicht anders. Da muss man dazu sagen, oder fangen wir schon mal mit dem zweiten. Also sie hat 2 plus 1 Effekte, 1 minus 3 und 1 minus 7. Und der zweite plus 1 Effekt ist allein schon, also das macht diese Karte schon komplett verrückt. Plus 1, add 2 rot, also füge 2 rote Mana deinem Mana-Pool hinzu. Das bedeutet, Chandra kostet effektiv nur 2 Mana. Ja. Das ist verrückt. Also, das ist natürlich nicht hundertprozentig so, dass... Klar, man muss diese 4 Mana müssen immer noch irgendwo herkommen, aber effektiv kostet sie für einen 5-Loyalitäts-Planeswalker 2 Mana. Genau, und das Coole daran ist, dass es eben zuallererst mal ein Plus-1-Effekt ist. Das heißt, du kriegst Mana und tickst die auch noch hoch. Haben wir schon bei ein paar anderen gesehen, aber hier ist es auch wieder da und in Rot ist es besonders cool. Vor allem mit diesen 2 roten Mana kannst du dann auch noch Chandra direkt beschützen. Das heißt, du kannst zum Beispiel hergehen, spiel Chandra, +1, Harnessed Lightning, hau eine von deinen Kreaturen weg, gute Nacht. Ja. Aber gehen wir mal zu den anderen Effekten. Der erste +1-Effekt. Also, man exilt die oberste Karte seiner Bibliothek. You may cast that card, also man darf diese Karte dann spielen. Ja. Wenn man es nicht macht, fügt sie jedem Gegner 2 Schaden zu. Jo. Wichtig dabei ist aber zu beachten, man darf die Karte nur casten. Das heißt, wenn man ein Land kriegt, darf man es leider nicht spielen. Triggert dann trotzdem der 2-Schaden-Effekt? Ja. Dann trotzdem. Ja, dann ist trotzdem dann +1. Also +1 besagt einfach, okay, schauen wir mal. Okay, hau ich dir jetzt damit ins Gesicht oder hau ich dir damit nicht ins Gesicht? Oder, also entweder ich hau dir jetzt ins Gesicht oder später. So ungefähr. Ja. Und das sind einfach saugute Effekte, vor allem einfach Chandra-Effekte. Ja. Chandra ist einfach die Verkörperung von Rot inzwischen. Vor allem, wie sie sich verhält und von ihren Effekten her. Und ja, der erste Effekt sagt einfach, ich hau dir ins Gesicht. Jetzt oder später. Ich find's unglaublich cool, dass sie das mit dem Exile und dann aus dem Exil casten für Rot gefunden haben, als eine Form von Card Advantage. Weil das ist unique. Andere Farben machen das nicht so. Und es ist endlich mal etwas, das eben Rot aus diesem Dilemma heraushilft, das es bis jetzt hatte, nämlich, dass es irgendwann keine Karten mehr hat. Ja, auf jeden Fall. Also, perfekte Karte. Ich werde sie wahrscheinlich in meinem Midrange-Deck auch irgendwie verbauen und das Deck auch ein bisschen umbauen. Vielleicht ist viel dafür. Ich will trotzdem ein Playset davon. Ich will einen in Foil haben. Ich will eine Promokarte. Ich will einfach 20 Stück davon. Ja, also... Ja. Ich sehe nicht, wie ich sie nicht haben wollen könnte. Es ist eine coole Karte, es ist eine verdammt starke Karte und es ist auch noch eine sauteure Karte. Heißt, selbst wenn ich sie nicht spiele, wird die, bis sie aus Standard rausrotiert, zumindest noch ziemlich teuer sein. Und danach wird sie auch noch einiges an Wert behalten, weil ich bin mir sehr sicher, dass man die auch in diversen anderen Formaten spielen können wird. Ja, auf jeden Fall. Machen wir weiter mit dem -3-Effekt. Der ist auch schon einfach saustark. Sie, also -3, füge einer Kreatur 4 Schaden zu. Ist okay. Ist okay. Wird das meiste zerstören, sage ich mal, was aus Feld kommt. Natürlich ganz große Kreaturen nicht, aber dafür habe ich Obnixilis. Der sagt einfach Destroy Target Creature. Aber trotzdem, es ist ein guter Effekt, wenn man gerade vor der Wahl steht, okay, verdammt, ich muss das Ding jetzt loswerden und ich habe nichts dafür. Oh, Chandra ist noch da. Ja. Und sie überlebt es hier, was definitiv wichtig ist. Ja, man kann es auch sofort machen. Also sie überlebt praktisch den Removal. Aber die Ulti. Mal abgesehen davon, dass man das in der vierten, also man kann Doubling Season machen und sie sofort ulten. Ja. Das ist schon mal ein Pluspunkt an ihr. Der weitere ist, nach 4 Runden kann man trotzdem ulten. Spätestens, sage ich mal. Mhm. Oder frühestens eigentlich. Und die Ulti ist einfach, man kriegt ein Emblem und immer wenn man einen Spell castet, schon wieder, egal welchen, fügt das Emblem 5 Schaden zu einer Kreatur oder einem Spieler. Ja. Das heißt, nach 3 Spells, also spätestens 4, ist eigentlich vorbei. Im Grunde schon. Also das ist jetzt natürlich nicht so ein extrem lächerliches Emblem wie der Static Orb oder das Tamio-Emblem mit Omniscience, aber es ist ein sehr solides Emblem, das in einem Deck, das eben nicht so ein schnelles Burn-Deck ist, den Gegner einfach extrem unter Druck setzen wird. Auf jeden Fall, weil 5 Schaden, also man castet irgendwas, man kriegt daraus den Value und dann kriegt man kostenlos 5 Schaden an den Gegner oder einer Kreatur. Und ich meine, wir haben ja schon gesehen, dass es Decks gibt in Standard, die einen Planeswalker ulten können. Eben das White-Black-Control-Deck hat ja auch bei der Pro-Tour öfters mal einfach Liliana geultet und damit gewonnen. Ich habe auch meine Liliana mal zum Ulten gebracht. Das geht einfacher, als man meint. Eben. Und wenn wir uns das überlegen, dass es nicht unmöglich ist, so einen Planeswalker zu ulten, und wir weniger Züge brauchen als bei Liliana, und die Effekte, die wir haben, auch noch unglaublich gut sind, und wir die Karte in einem Deck spielen werden, das wahrscheinlich auch, ich sag mal, eben nicht so voll ins Gesicht geht, sondern eben auf Value spielt, so ein Midrange-Deck, wie du gesagt hast, dann ist das ein verdammt gutes Emblem. Diese Karte ist einfach verdammt stark. Ja. Das ist, also, wir haben das zwar bei Tamio gesagt und sie wird nicht so oft gespielt, aber sie hat einfach nicht diese Zugänglichkeit wie Chandra. Weil Tamio eben Bandfarben hat und dadurch schon schwierig zu spielen ist. Chandra ist einfach monorot. Ja, sie ist monorot und sie hat einfach diese plus eins, die der Mana gibt. Das heißt, selbst in dem Zug, nachdem du sie gespielt hast, also in Turn 5, kannst du theoretisch einfach zum Beispiel 7 Mana haben. Und das dann auch wieder in halt der Farbkombination, die dein Deck hat. Ja. Einfach unglaublich stark. Und wie gesagt, ich bin komplett ausgerastet, wo ich sie gesehen habe. Einfach eine richtig krasse Karte. Viel mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht mehr sagen. Ja. Und ich denke, wir können das dann auch als Endpunkt für die heutige Folge nehmen. Ja, können wir. Die nächste Folge, da wird der Pre-Release schon gewesen. Nee. Da haben wir den Full-Spoiler da. Das heißt, wir können, also wir werden das machen mit dem Draft. Ja. Mit der kleinen Draft-Anleitung. Wir haben ja schon gesagt, das wird dieses Mal wahrscheinlich ein gutes Stück schwieriger werden. Also, wir werden schauen, was wir zusammenbekommen. Wir hoffen, dass wir so ein bisschen auf eine anständige Lösung kommen und euch das dann präsentieren können. Genau, also das wird in diesem Fall, ich sehe es jetzt schon, oder kann es jetzt schon sagen, man kann nicht mehr so wie in alten anderen Sets sagen, okay, wenn ich weiß habe mit diesen Karten, dann nehme ich noch grün mit rein. Das ist einfach fest, weil das andere nicht so wirklich Sinn macht. Ja. In dem Fall ist es einfach so, dadurch, dass man noch Energiekarten hat und sehr viele Artefakte, also sehr viele farblose Karten, muss man schauen, weil viele Karten dann für mehreres sinnvoll ist, man diesmal viel mehr auf Synergien achten muss, wo wir eigentlich immer davon abraten, auf Synergien zu gehen in einem Draft, aber diesmal muss man das fast machen. Und was auch noch wichtig ist, es gibt eine Menge Artefakte, die auch in einer Menge verschiedener Decks landen können. Das heißt, ein gutes Stück von jedem Deck wird farblos sein. Wahrscheinlich. Ja, und man muss diesmal tatsächlich die Early Picks sehr gut abwägen. Also das ist nicht so, dass man sagt, okay, also wie bei Shadow und Eldritch Moon, wo man sagt, okay, Pack 1, hier ist eine starke Kreatur oder ein Common Removal, was auch wichtig ist, aber da denkt man sich, okay, die starke Kreatur, bevor sie weg ist, weil das Removal kann wiederkommen. In diesem Fall muss man sich schon wirklich überlegen, okay, kommt das wirklich nochmal? Weil dieses Artefakt könnte auch sehr wichtig sein. Oder nehme ich jetzt doch diese andere Karte? Also das wird wirklich schwierig und wahrscheinlich für sehr viel Stau führen. Also zu sehr viel Stau führen bei Drafts. Mhm. Deswegen spiele ich lieber Sealed. Da hat man seine 45 Minuten. Wenn man zu spät kommt, selber schuld. Aber ja, muss man nicht so viel überlegen. Es ist durchaus ein bisschen einfacher. Aber gut, bevor wir aufhören, würde ich sagen, noch eine allerletzte Sache. Vergesst nicht, wenn ihr sie habt, zum Pre-Release ein paar Pokémon-Energiekarten mitzubringen. Oh mein Gott. Denn die könnt ihr da definitiv brauchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und hast damit, du noch welche? Ja, klar. Oh mein Gott. Na gut, wir gehen eh zusammen dahin. Dann, ja. Ich habe keine mehr. Aber egal. Ich bring dir welche mit. Oh mein Gott. Damit würde ich sagen, jetzt lassen wir es aber wirklich. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.